Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Und Mithras erklomm den Rücken des Stieres, zückte den Dolch und trieb ihn bis zum Schaft in den Hals des Tieres, damit das Blut spritze zur Erde. Und es kam heran die Schlange, um zu trinken vom Blut. Und es kam heran der Hund, um zu trinken vom Blut. Und Mithras sah, sein Werk war gut getan. Da kam herbei der Skorpion, um zu vollenden die Tat. Auch richtete er den giftigen Stachel seines Schwanzes und suchte des Opfers Gemächte, um zu mischen des Stieres fruchtbare Säfte mit den seinen. Es war nicht das erste Mal, dass mich der Mithras-Traum peinigte. Ich schaute auf die Uhr. Es war 0.40 Uhr. Seit 3 Tagen war ich in Rom. Mein Versuch, endlich einmal früher zur Ruhe zu kommen, war wieder gescheitert. Ich wusste, ich würde kein Auge mehr zubekommen. Also griff ich mir Hemd und Hose, um wieder in die römische Nacht zu laufen, wie schon an den Tagen zuvor. Aufregende Tage für einen Wissenschaftler wie mich. Hätte ich allerdings geahnt, welche Geschichte in dieser Dezembernacht ihren Lauf nehmen sollte, ich wäre vielleicht im Hotelbett geblieben, auch auf die Gefahr hin, erneut von Skorpionen und ihrer Vorliebe für männliche Weichteile zu träumen. Der römische Dolch. Kriminalhörspiel von André Kannstein. Ich mochte die kleine Trattoria in der Via Machiavelli, ganz in der Nähe von San Clemente, wo ich am Nachmittag das Miträum der Unterkirche bestaunen konnte. Wissen Sie, was ein Miträum ist? Nein, woher sollen Sie das wissen? Entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Wachs, mein Name, Robert Wachs, Dozent für Religionswissenschaft. Der Mithras-Kult der römischen Soldaten ist mein Spezialgebiet. Und ein Miträum ist ein Raum, in dem die Anhänger dieses Kultes einst zusammenkamen, um ihrer Gottheit zu huldigen. Bis zu diesem Tage kannte ich alle erhaltenen Miträen, den Limes rauf und runter. Nun wollte ich den Ursprung des Kultes, der eigentlich aus Asien kam, in Rom studieren, um etwas Bahnbrechendes herauszufinden und damit bei meinen Kollegen zu punkten. Scusi, Signor. E ancora libero, questo posto? Si, accomodi. Grazie. Die Trattoria war gut gefüllt mit den Nachtschwärmern der italienischen Hauptstadt. Ich legte meine Zeitung auf den blanken Holztisch und bestellte ein Bier. Der Mann mir gegenüber deutete auf die Zeitung. Deutscher? Ja. Ich bin Kölner. Mit iberischen Wurzeln. Darf ich mal reinschauen? Achso, ja, greifen Sie zu. Er nahm sich das Blatt und lehnte sich zurück. Ach Gott. Immer dieselben Probleme. Was erwarten Sie? Lösungen. Lösungen. Warum nicht? Es klingt ein bisschen naiv. Das Recht nehme ich mir. Grazie. Prost. Also, Prost, ja. Ja, was machen Sie so? Beruflich? Ja. Archäologe? Wie, sind Sie sich nicht sicher? Ich habe Archäologie studiert. Aber ich weiß nicht, ob ich noch Archäologe bin. Das klingt nach einem Rätsel. Soll es auch. Und Sie? Religionswissenschaftler. Ein frommer Mann. Das ist ja interessant. Testfrage. Wissen Sie, was das hier ist? Ja, eine sogenannte Tabelle Defictionum. Mhm. Einfacher gesagt, ein Fluchtäfelchen. Fromm und klug, der Mann. Sie müssen als Religionswissenschaftler nicht fromm sein. Wo haben Sie das her? Das ist faszinierend. Ja. Ich habe es heute in meiner Tasche gefunden. Sie scherzen. Oder hat ein böser Geist es Ihnen zugesteckt? Wer weiß. Sie wissen, was das bedeuten kann? Römischer Voodoo-Zauber, ja. Eine Verwünschung, aber doch wohl eher ein Geschenk, ne? Ein Fluchtäfelchen ist etwas Kostbares. Ein Geschenk. Könnte sein. Ich habe heute Geburtstag. Oh. Gratuliere, oder Sind Sie sich da auch nicht so sicher? Doch, doch, doch. Schauen Sie, ich bin gesegnet mit Geschenken. Hier ist noch eins. Er zog einen in Packpapier eingewickelten Gegenstand unter dem Tisch hervor. Was ist das? Und legte ihn auf den Tisch. Habe ich vielleicht den Röntgenblick? Sie könnten es auspacken. Ja, ja, später. So, und Sie sagten, Sie haben Archäologie studiert. Wo denn? Köln. Und promoviert? Mhm. Beim berühmten alten Rechwin. Summa cum laude. Und Sie? In Berlin, magna cum laude. Auch nicht schlecht. Sagen Sie, hätten Sie Lust, noch ein bisschen um die Häuser zu ziehen? Ein kleiner Geburtstagsumtrunk sozusagen. Gerne, aber heute nicht. Ach, kommen Sie. Allein werde ich an meinem Geburtstag immer schwermütig. Vernachlässigte Tote schicken böse Träume, heißt es bei den Römern. Ja, schlecht geträumt habe ich, aber nach diesem Bier habe ich die richtige Bettschwere. Tut mir leid. Schade. Schade. Darf ich Sie trotzdem um etwas bitten? Sicher. Verwahren Sie mein Geschenk. Wer weiß, wie das heute mit mir endet. Tja. Ich würde es glatt irgendwo liegen lassen. Ja, gut, kann ich machen, aber wie bekommen Sie es wieder zurück dann? Kennen Sie die Augustus-Gemächer, die kürzlich freigelegt wurden? Die Privaträume von Kaiser Augustus auf dem Palatin? Aha, ja, darüber habe ich gelesen, ja. Da kommen Sie nur mit Voranmeldung rein. Und nie mehr als 5 Personen. Morgen um 14 Uhr habe ich Audienz. Auf den Namen Dottore Alexander Sanchez liegen 2 Karten an der Kasse. Ich lade Sie ein. Toll, tolles Angebot. Na, Sie sagen es. Fast ein Lottogewinn. Als Normalsterblicher warten Sie auf so einen Termin mehrere Wochen. Wenn wir uns verfehlen sollten? Wir verfehlen uns nicht. Ansonsten bringen Sie dieses aparte Teil ins Hotel Quintus, Via Sardegna. Via Sardegna, ja. Ja. Gut, also dann bis morgen, ne? Ja. A domani. Sanchez ließ den Gegenstand auf dem Tisch liegen. A domani. Ich trank mein Bier aus, klemmte mir das Paket unter den Arm und ging zurück in mein Hotel. Ich klingelte dem Portier aus dem Tiefschlaf und er drückte mir, wie die Nächte zuvor, mürrisch den Zimmerschlüssel in die Hand. Ich putzte mir noch schnell die Zähne und warf mich halb angezogen aufs Bett. Innerhalb von Sekunden war ich eingeschlafen. Gegen 11 weckte mich das Klopfen des Zimmermädchens. Subito, Signora, subito! Ich stellte mich rasch unter die Dusche. Danach verließ ich das Hotel. Unten in der Bar trank ich einen doppelten Espresso und machte mich auf den Weg zu den Augustus-Gemächern, wo ich 2:10 eintraf. Dass ich Sanchez Geschenk im Hotel hatte liegen lassen, wurde mir erst jetzt bewusst. Ich schaute mich nach Sanchez um, aber er war nicht da. Signor Mancini? Eine freundliche Dame rief die Namen der zugelassenen Besucher auf. Das bin ich. Danke. Signora Salomon? Sono io, grazie tante. I 2 biglietti per il signor Sanchez. Ich erklärte ihr, dass Sanchez noch nicht da sei und ich daher nur ein Biglietto benötigte. Signora, signori, andiamo, andiamo. Bitte folgen Sie mir. Wir betraten die Räume des Augustus. Und ich gestehe, es war ein großer Augenblick in meinem Leben. Was italienische Restaurateure in den vergangenen 30 Jahren nach der Entdeckung dieser Hohlräume im Palatin freigelegt und wiederhergerichtet hatten, war kolossal. Feinste Farben und Dekorationen an den Wänden verschlugen mir den Atem. Ich dachte nicht mehr an Sanchez, den ich noch wenige Minuten zuvor mit einer Entschuldigung für das vergessene Geschenk auf den Lippen erwartet hatte. Ich war hingerissen von diesen Räumen, der römischen Vergangenheit gänzlich verfallen und spürte Augustus in unmittelbarer Nähe. Was ist mit Ihrem Freund? Hat er sich verlaufen? Was? Oh, verzeihen Sie, ich war in Gedanken. Fresken wie diese verleiten dazu. Es ist so unglaublich schön hier. Was hatten Sie gefragt? Ob sich Ihr Freund verlaufen hat? Ich habe keinen Schimmer. Offen gestanden habe ich den Spender meiner Eintrittskarte erst gestern kennengelernt, aber er schien Rom gut zu kennen. Irgendwas muss ihm dazwischen gekommen sein. Bestimmt etwas Wichtiges. Diesen Besuch lässt man nicht einfach sausen. Da haben Sie recht, ja. Unangenehmerweise habe ich ihm noch etwas zurückzugeben. So, was denn? Ich weiß nicht warum, aber diese hochattraktive Dame hatte mich zum Plaudern verleitet. Dennoch widerstrebte es mir, ihr die Wahrheit zu sagen. Geld. Er hat mir gestern Abend ausgeholfen. Ja. Und dazu die Eintrittskarte geschenkt. Wie spendabel. Sie müssen ihn mir vorstellen, Ihren Freund. Wie war sein Name? Sanchez, Dr. Sanchez. Schade, dass er nicht gekommen ist, aber vielleicht wartet er ja draußen und ärgert sich schwarz. Ihr Mitgefühl würde ihn trösten. Wer weiß. Damit wandte sie sich ab und widmete die verbleibende Zeit den Fresken. Auch ich schritt weiter durch die Räume und ließ das alte Rom vor meinem geistigen Auge erstehen. Plötzlich wurde mein Handgelenk unsanft von einem festen Griff umschlossen. Oh! Sagen Sie Dr. Sanchez, dass wir keinen Spaß verstehen. Sagen Sie ihm, Punkt 16 Uhr auf dem Campo de Fiori, direkt unter dem Denkmal von Giordano Bruno. Sagen Sie es ihm. Hammer versteht keinen Spaß. Er ließ meine Hand los und starrte mich wütend an. Ja. Aber er ließ mich nicht ausreden, sondern schlug mit der Faust in meinen Magen. Mir blieb die Luft weg. Ich sackte zusammen. Himmels Willen, was ist passiert? Nichts, nee, das geht schon wieder gut. Ah, das ist ein kleiner Schwächeanfall. Ein Kniefall vor Augustus. Sie sind ja einer. Kommen Sie, stützen Sie sich auf. Das ist sehr, sehr freundlich, ja. So schnell bin ich einer Dame noch nie näher gekommen. Nicht frech werden. Ich bringe Sie an die Luft. Ich bitte darum. Draußen in der Dezembersonne ging es mir rasch wieder besser. Die Luft duftete nach mediterranen Kräutern, die mich belebten. Oder war es das Parfum dieser Samariterin? Nun kommt wieder Farbe in ihr Gesicht. Ich fürchte, ich habe mich übergeben. Ich habe auf den antiken Fußboden gekotzt. Ein persönliches Opfer an den Hausgott des Augustus. Ziemlich originell. Der Geruch wird sich ausbreiten. Oh, netter Dialog mit Ihnen. Auf merkwürdige Weise sinnlich. Entschuldigen Sie, ich bin noch etwas benommen. Was Sie jetzt brauchen, ist ein Stück Weißbrot und vielleicht etwas Grappa-mäßiges. Ja? Hinter dem Kolosseum gibt es ein paar kleine Lokale. Ich lade Sie ein. Ich schleppte mich mit Dina Salomon in ein kleines Lokal in der Via Chilimontana und kam bald wieder zu Kräften. Alles gut? Ja, ja. Inzwischen hatten wir uns ganz offiziell miteinander bekannt gemacht. Es war mittlerweile früher Nachmittag und auf einmal fragte ich mich, wie ich Sanchez über seinen bevorstehenden Termin mit dem freundlichen Herrn Hammer informieren sollte, wenn ich mich nicht schleunigst auf dem Weg ins Hotel Quintus machte. Ich verabschiedete mich von Dina Salomon und nahm ein Taxi. Buongiorno. Buongiorno, Signore. Excuse, sprechen Sie Deutsch, Tedesco? Ja, ja. Ich möchte bitte zu Signor Sanchez. Nummer 44 im vierten Stock. Sie können ruhig den Fahrstuhl nehmen. Die Nummer 44 befand sich am Ende des Gangs. Die Tür war angelehnt. Dr. Sanchez? Darf ich reinkommen? Ich trat ein. Im Zimmer war es dunkel. Sanchez hatte die Vorhänge zugezogen. Die Tür zur Toilette war angelehnt. Ich hörte das Geräusch fließenden Wassers. Dr. Sanchez? Als ich wieder aufwachte, fiel Licht ins Zimmer. Um mich herum verteilt lag der Inhalt meiner Taschen. Papiere, Kalender, Geld, Stifte. Aus meinem Hinterkopf wuchs ein Ei, dessen endgültige Größe noch nicht absehbar war. An meinem Hemd klebte Blut. Ich hatte das Bedürfnis, meinen Kopf unter Wasser zu halten. Unter der Dusche fand ich Sanchez. Sein Zustand ließ es nicht mehr zu, mich zu begrüßen. Auf seiner Stirn klaffte eine entsetzliche Wunde. An den Kacheln hinter ihm die Spuren, die eine Exekution dieser Art üblicherweise hinterlässt. Ich packte meine 7 Sachen zusammen, stürmte aus dem Zimmer, lief das Treppenhaus hinunter, vorbei an der freundlichen Dame an der Rezeption. Und als ich endlich draußen unter dem römischen Himmel stand, wurde mir klar, von nun an war ich auf der Flucht. Senioren-Residenz am Trotzberg, guten Tag. Sie sprechen mit Sandy Bigalke. Hallo, guten Tag. Hier ist Robert Wachs. Ich hätte gerne meine Mutter gesprochen. Frau Dorothea Wachs. Einen Augenblick, ich verbinde. Wachs? Ja, bitte? Mutter, ich bin's, Robert. Robert, das passt mir jetzt aber gar nicht. Ich will zur Gymnastik. Außerdem denke ich, du bist in Rom. Ja, bin ich auch. Und das Wasser steht mir bis zum Hals. Na, endlich ist mal was los in deinem Leben. Hör bitte auf, Witze zu machen. Die Sache ist todernst. Vor einem halben Jahr hatte sich meine Mutter entschieden, in eine Seniorenresidenz am Rande Berlins zu ziehen. Ihre kleine Stadtwohnung hatte sie trotzdem behalten, damit sie auf ihre kulturellen Aktivitäten nicht verzichten musste. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte und sie ließ mich ausnahmsweise ausreden. Mutter, ich kriege kalte Füße. Und ich reibe sie dir wieder warm. Also fassen wir zusammen. Dieser Herr Sanchez wird gejagt und erschossen. Im Hotel weiß man, dass du zur Tatzeit anwesend warst. Ja. Der wirkliche Täter hat deine Sachen durchwühlt und weiß, wer du bist. Genauso wie dieser merkwürdige Herr Hammer, der den im Bauch geboxt hat. Ja. Wer war eigentlich diese junge Frau? Darüber bist du so schnell hinweggegangen. Das spielt doch jetzt keine Rolle. Aber Hammer wollte Sanchez treffen. Ja, auf dem Campo de Fiori. Dann wird er ihn nicht gerade umgebracht haben. Aber wer dann? Woher soll ich das wissen? Du reiß dich mal zusammen. Was ist denn in dem Paket, das dieser Herr Sanchez dir anvertraut hat? Keine Ahnung. Du hast es noch nicht aufgemacht? Nein. Nur deine Nerven möchte ich haben. Na los, sieh nach. Man kann doch nicht einfach das... Warum denn nicht? Ja, gut. Nach dem Erlebnis im Hotel Quintus war ich in mein Hotel geeilt und hatte die Koffer gepackt. Sanchez' Geburtstagsgeschenk lag noch im Kleiderschrank. Und? Was ist drin? Moment noch einmal. Es ist ein Dolch. Ein Dolch oder ein Küchenmesser? Ein Dolch, ein antiker Dolch. Römisch, würde ich sagen. Aha. Gibt es weitere Hinweise? Irgendwas Schriftliches? Was meinst du? Ein Beipackzettel? Was fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker? Es ist ein Dolch, Mutter, nichts weiter. Pack ihn ein und komm. Wie? Wohin? Nach Deutschland. Nimm den nächsten Zug nach Köln. Wieso denn nach Köln? Wieso nicht nach Berlin? Wieso mit dem Zug und nicht mit dem Flugzeug? Wieso? Robert, jetzt denk doch mal nach. Ja. Hat denn Sanchez nicht gesagt, er käme aus Köln und dass er dort studiert hat? Ja, hat er. Vielleicht lässt sich dort etwas über diesen Dolch herausfinden, den du am Flughafen kaum durch die Sicherheitskontrolle bekommen dürftest. Mutter, das ist kein Krimi. Dein Sohn steckt in der Scheiße. Ich gehe jetzt zur Polizei. Das kannst du auch tun, wenn du deutschen Boden unter den Füßen hast. Noch hast du Zeit. Sanchez' Leiche wird man vermutlich erst morgen früh finden. Bis dahin bist du in Köln. Was überlegst du noch? Ist doch herrlich. Endlich ist mal was los in deinem Leben. Kann ich jetzt endlich zur Gymnastik? Kurz hinter Frankfurt meldete sich mein Magen, diesmal vor Hunger. Ich schlenderte zum Bordrestaurant und traute meinen Augen nicht. So schnell trifft man sich wieder. Hallo, Robert. Dina. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Gerne. Was machen Sie denn hier? Ende der Romreise, zurück in die Heimat. So einfach ist das. Ach, angenehme Überraschung. Finden Sie? Mhm. Etwas ramponiert sehen Sie immer noch aus. Was haben Sie denn da im Kopf? Ach, ich bin ausgerutscht. Die klassische Variante unter der Dusche. Das sollten Sie aber kühlen. Aber das geht schon. Die Herrschaften haben gewählt. Empfehlen kann ich die Gerichte unserer Aktionswochen. Fernsehkoch Frank Müller hat sich schwer ins Zeug gelegt. Wir verzichteten auf die Aktionsgerichte von Frank Müller. Stattdessen bestellte ich ein Chili con Carne und sie einen Salat Vital. Wie geht es Ihrem Freund? Ach, Mein Freund, ach so, ja, den habe ich gar nicht mehr sprechen können. Aber sagten Sie nicht, Sie schulden ihm noch Geld? Ja, ich habe das Geld im Hotel hinterlegt und von Köln aus rufe ich ihn an. Wieso reisen Sie eigentlich nach Köln? Ich dachte, Sie leben in Berlin. Hm. Hallo, was wird denn das hier in Verhör? So ein Mädchenname der Mutter und Lieblingsfarbe. Also, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Wo wollen Sie denn hin? Hm? Nach Köln? Ja. Ich wohne dort. Seit Kindesbeinen. Mhm. Prost. Und was machen Sie beruflich, Dina? Langweilige Antwort auf eine langweilige Frage. Ich arbeite bei einer Behörde. Allerlei Verwaltungskram. Mhm. Und Archäologie ist Ihr Hobby? Ja, das fand ich schon immer spannend. Außerdem ist es naheliegend, wenn man in Köln geboren wurde. Weil? Egal, wo Sie in Köln graben. Ein paar Scherben finden Sie immer. Ich habe schon im Garten meiner Eltern gebuddelt. Die Stadt steht auf römischen Mauern. Mhm. Das ist mir nicht unbekannt. Ich bin Religionswissenschaftler. Spezialgebiet der römische Soldat und seine Götter. Da muss man auch mal nach Köln. Das ist ja spannend. Mhm. Und was genau haben Sie vor? Ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit dem Mithraskult. In Rom speziell mit der Basilika St. Clemente. Aha. Mhm. Schauen Sie mal, Rehe. Echt? Hätte ich nicht erkannt. Warum interessiert Sie besonders dieser Kult? Naja, er war die Konkurrenz zum Christentum. Die Mithras-Anhänger strebten nach Wahrheit, Reinheit und Gerechtigkeit. In ihren unterirdischen Kulträumen nahmen sie Wein und Brot zu sich, so wie die Christen noch heute beim Abendmahl. Die einen sagen, der Kult entstand in Asien. Die anderen, er habe seinen Ursprung in Rom und habe sich von dort aus nach Germanien verbreitet. Letzteres will ich beweisen. Und warum wurde Mithras verehrt? Mithras tötete den Stier, dessen Blut neues Leben von Tieren und Pflanzen hervorrief. Zusammen mit dem Gott Sol aß er das Fleisch des Stieres und aus dem gemeinsamen Mahl entstand der unbesiegbare Sonnengott. Hört sich an, als wären Sie dabei gewesen. Es gibt sogenannte Mithras-Steine, auf denen die kultische Handlung dargestellt ist. Hund, Schlange und Hahn bekämpften den Stier. Und Mithras sitzt auf seinem Rücken, ein Skorpion sticht ihm in die Hoden. Mithras-Hoden? Nein, die Stierhoden, in die Stierhoden. Kriegt man da als Mann eigentlich Gänsehaut? Mindestens so. Oder schlechte Träume. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Köln Hauptbahnhof. Die Fahrt endet hier. Alle Anschlusszüge werden erreicht. Das ging ja schnell. Wissen Sie schon, wo Sie wohnen werden? Ich habe ein kleines Hotel in der Altstadt gebucht. Auch wenn es gegen die Etikette ist. Ich gebe Ihnen mal meine Handynummer. Vielleicht haben Sie ja mal Langeweile oder Lust auf einen Kölsch, wenn Sie schlechte Träume haben. Dankeschön. Hat mich gefreut. Mit einem kleinen silbernen Kugelschreiber notierte sie ihre Mobilnummer auf einer Serviette der Deutschen Bundesbahn. Kurz nachdem wir uns am Gleis verabschiedet hatten, verspürte ich schon die Lust, sie anzurufen. Ich verließ den Hauptbahnhof und stieg die Stufen zur Domplatte hinauf. Wie immer pfiff hier der Wind. Und ich blickte ängstlich zum Dom hoch, ob nicht irgendein Stein vom Dach dem Gesetz der Schwerkraft nachgeben wollte. Ich überquerte den Roncalli-Platz. Unter mir spürte ich die Gegenwart des Mithräums. Mein Hotel lag am Rheinufer. Ich checkte ein und warf mich aufs Bett. Ich hatte keinen richtigen Plan. Ich wusste nur, mir blieb nicht mehr viel Zeit, bis man nach mir suchen würde. Fieberhaft versuchte ich mich an das Gespräch mit Sanchez zu erinnern. Dann fiel mir der Name Richwin wieder ein. Beim berühmten alten Richwin. Summa cum laude. Und Sie? Richwin, das war eine Spur. Vielleicht konnte mir Sanchez' Doktorvater weiterhelfen. Ich suchte mir an der Rezeption die Nummer aus dem Telefonbuch und rief an. Richwin, wer ist da bitte? Guten Tag, mein Name ist Wachs. Dr. Robert Wachs. Ich müsste mit Ihnen sprechen, Professor Richwin. Sie müssen lauter sprechen, ich höre schlecht. Ja. Worum geht es? Um einen Ihrer ehemaligen Studenten, Dr. Alexander Sanchez. Ehemaliger Student? Wie schön. Wie geht es Ihnen? Professor Richwin, ich würde Sie gerne sehen. Na, kommen Sie. Ich freue mich über jeden Besuch. Ist Ihnen heute Nachmittag recht? Kommen Sie, ich habe immer Zeit. Ich notierte mir seine Adresse und fuhr mit dem Taxi in den Süden der Stadt nach Köln-Marienburg. Der Wagen hielt vor einem noblen Wohnkomplex. Professor Alfons Riechwin hatte sich in eine Seniorenresidenz der gehobenen Klasse zurückgezogen. Nehmen Sie Platz, Jungchen. Da, am Fenster ist es schön. Ich kann mich gar nicht mehr an Sie erinnern. Das können Sie auch nicht. Wir haben uns noch nie gesehen. Aber hatten Sie nicht gesagt, Sie wären ein ehemaliger Student? Ja, ich wollte mit Ihnen über Dr. Alexander Sanchez sprechen. Er hat bei Ihnen studiert. Sanchez? Dr. Sanchez? Der Name sagt mir nichts. Ich hatte so viele Studenten. Sie haben ihn mit Summa Cum Laude promoviert. Ja, ich bin ein freundlicher Mensch. Habe meine Studenten immer gut abschneiden lassen. Sollen Sie mir Größe bestellen? Nein, ich soll Ihnen dies hier zeigen. Wissen Sie, was das ist? Ein Pugio. Den trug der römische Soldat zusammen mit dem Gladius, dem Kurzschwert am Koppel. Zeigen Sie her. Eindeutig römisch, 1. Jahrhundert nach Christus. Prächtig erhalten. Ganz erstaunlich. Wo haben Sie den her? Sanchez hat ihn mir gegeben. Unglaublich. Das Material hat kaum gelitten. Sehr gut konserviert. Ein schöner Bronzeschaft mit minimalen Ausblühungen. Ausblühung? Ausblühung, ja. Durch Luftfeuchtigkeit oder Handschweiß verursachte Chloridkorrosion, auch Bronzekrankheit genannt. Interessant. Die Klinge hat mehrere Blutrillen. Wollen Sie ihn mir überlassen, damit ich ihn näher untersuchen kann? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Er ist so wundervoll ornamentiert. Das sind ja geradezu Schriftzüge. Ich brauche mein Werkzeug, meine Lupen, meine Brille. Überlassen Sie ihn mir. Nur für einen Tag. Morgen Nachmittag bekommen Sie den Pugio zurück. Dann kann ich Ihnen auch mehr dazu sagen. Und passen Sie auch gut auf ihn auf? Ja, auf meinen Augapfel. Ich packe ihn in meinen Tresor. Sie haben einen Tresor? Oh ja. Glauben Sie, in einem Seniorenheim hat man es nur mit ehrlichen Menschen zu tun? Hier verschwinden täglich Dinge. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber hier, in meinem Tresor, ist er sicher. 333 bei Issos Keilerei. Gut. Sehr schön. Und nun zu Ihnen, junger Freund. Wie war doch Ihr Name? Sanchez? Welches Thema hatte Ihre Doktorarbeit? Ich kann mich tatsächlich nicht mehr an Sie erinnern. Ach ja? Ich bin alt geworden. Oh nein. Mit den Tagen schwindet das Gedächtnis. Ach. Haben Sie ein anständiges Hotel in Köln gefunden? Ja. Schreiben Sie mir Ihre Adresse auf. Ja, gerne. Nach einer kurzen Plauderei verließ ich den Professor mit einem schlechten Gefühl, weil ich ihm ein einziges Beweisstück überlassen hatte. Ich überlegte, ob es nicht sinnvoller wäre, den Dolch den Experten im Römisch-Germanischen Museum vorzulegen. Andererseits konnte ich dem zunehmend Würde herrennenden Emeritus die Bitte nicht abschlagen. Was ich nicht ahnen konnte, war, dass er gleich nachdem er die Tür hinter mir geschlossen hatte, zum Telefon griff. Berthold? Nein, hör mir zu. Du sollst mir zuhören. Und ob es wichtig ist, ich bin kein Wirrkopf. Du sollst mich nicht immer beleidigen. Ich habe hier etwas, das wird dich interessieren. Nein, ich rede keinen Unsinn. Ich habe einen Pugio. Und wie es scheint, ist das ein ganz besonderer Pugio. Der, hinter dem du seit langem her bist. Ja, Otus Dolch. Ja, ich habe ihn. Ich bin mir ganz sicher. Komm doch, hol ihn dir. Was sollte ich tun? Vor mir lag ein trostloser Abend in Köln, den ich in Ungeduld verbringen sollte. Es dauerte nicht lange, bis ich an Dina Salomon dachte. Ich kramte in meiner Tasche nach ihrer Nummer, als mir ein metallisches Plättchen zwischen die Finger geriet. Es war das Fluchtäfelchen, das mir Sanchez in Rom gezeigt hatte. Wie war es in meine Tasche geraten und was mochte es bedeuten? Vernachlässigte Tote schicken böse Träume. Das waren die Worte von Sanchez. Aber dieses verdammte Fluchtäfelchen war kein Traum. Ich hielt es in der Hand. War ich der Nächste, auf den man es abgesehen hatte? Dina Salomon? Hallo, hier ist Robert Wachs. Hallo, das ging aber schnell. Das ist mein Lieblingsgriecher. Ah ja? Mhm. Der Mann kocht nicht nur, er verkauft und repariert auch Fernseher in seinem Laden nebenan. Mhm. Außerdem betreibt er auch noch eine russische Bäckerei. Sie müssen das Gyros probieren. Ja, wenn Sie das sagen, will ich das auf jeden Fall. Wollen wir nicht so langsam mal zum Dom übergehen? Das halte ich für eine sehr gute Idee. Es wird Zeit, oder? Dina. Ja. Ach ja, Robert. Ja. Der Grieche war ganz in der Nähe von Dinas Wohnung. Und da bot es sich natürlich an, gleich... So, da wären wir. Ja, ja. Toll, schön, schön hast du es hier, wirklich. Ja? Ja. Mach's dir auf dem Sofa bequem, ich hole uns noch eine Flasche. Ja. Ja. Bist du schon wieder... Was zu knabbern? Ich nicht, danke. Für... Nee, gar nicht? Komm zu mir. Gegen 7 Uhr wurde ich wach. Nicht, weil es neben mir so bezaubernd schnarchte, sondern weil mein Handy klingelte. Mein Sohn, jetzt haben sie dich. Mutter, warum rufst du mich um diese Zeit an? Hast du keine Zeitung gelesen? Deutscher Archäologe in Rom bestialisch ermordet. Die Polizei sucht einen Deutschen, der zuletzt mit dem Toten gesehen wurde und als dringend tatverdächtig gilt. Es folgt die perfekte Beschreibung meines Sohnes. Oh mein Gott. Jetzt fehlt nur noch, dass man dir als Religionswissenschaftler einen Ritualmord anhängt. Ausgerechnet dir, dem langweiligsten Sohn weltweit. In aller Kürze, mein Sohn, du brauchst Hilfe. Meine Hilfe. Wo bist du? Wohin soll ich kommen? Ich bin immer noch in Köln, Mutter. Und ich brauche noch etwas Zeit. Aber ich schaffe das ohne dich. Bitte bleib in Berlin und mach deine Gymnastik und verrate keinem, wo ich bin. Schon gar nicht der Polizei. Und wenn mein Telefon schon abgehört wird? Dann wissen sie jetzt, wo ich bin und du kannst dich nach den Besuchszeiten erkundigen. Du brauchst einen Anwalt, Robert. Ich kümmere mich darum. Nein! Nein, das lässt du bitte. Sag mal, was sind das für Geräusche im Hintergrund? Schnarcht da wer? Ja, da schnarcht wer. Sprichst du deshalb so leise? Und diese Person will weiter schnarchen. Robert? Etwa eine Frau? So früh morgens? Mutter, jetzt reicht's. Ich legte einfach auf und schaute Dina noch eine Weile beim Schnarchen zu. Dann bekam ich ein schlechtes Gewissen, stand auf und verschwand im Bad. Als ich zurückkam, war sie angezogen und hatte Kaffee gekocht. Ja, guten Morgen. Könnte es sein, dass du in Schwierigkeiten steckst? Was, wie kommst du denn darauf? Ich habe mit deiner Mutter gesprochen. Wie bitte? Sie hat nochmal angerufen, als du im Bad warst. Ich dachte, es sei vielleicht dringend. Erst hat sie sich beschwert, wie schlecht du sie behandelst. Und dann hat sie mir erzählt, dass du schon als Kleinkind undankbar warst. Ich weiß nun alles über dich. Und soll ich dir was verraten? Ja. Wir haben uns verbündet. Verbündet? Was heißt denn das? Sie bleibt in Berlin, wenn du dir helfen lässt. Von mir. Wenn nicht... Schon gut, ich habe verstanden. Darf ich mir wenigstens die Brote selber schmieren, ja? Ich muss gestehen, die Situation war mir nicht unlieb. Ganz offen über alles zu sprechen, was mir in den vergangenen Stunden widerfahren war, tat gut und befreite mich von innerem Druck. Dina schien mir zu glauben. Auf keinen Fall. Du stellst dich noch nicht der Polizei. Niemand weiß, wo du bist. Vielleicht kennen sie noch nicht einmal deinen Namen. Heute Nachmittag holen wir das Beweisstück ab und hören, was uns Professor Richwin zu sagen hat. Und wenn er nicht weiter weiß, dann habe ich Freunde, die uns helfen können. Einflussreiche Freunde. Er scheint nicht da zu sein. Vielleicht macht er einen Spaziergang. Lass uns neben einem Foyer warten. Da sehen wir gleich, wenn er zurückkommt. Wir ließen uns auf den rosenbestickten Plüschsesseln im Foyer nieder. Ganz schön komfortabel, so eine Residenz. Da geht's zum Schwimmbad, da zum Vortragssaal. Ich kenne das, meine Mutter hat sich ähnlich untergebracht. Warte mal, da drüben ist eine Pflegerin. Ja. Entschuldigen Sie, wir warten auf Professor Richwin. Wissen Sie, wann er wieder zurückkommt? Sind Sie mit ihm verwandt? Nein, wir wollten ihn beruflich sprechen. Ach so, dann wird er Sie nicht berühren. Es tut mir leid, aber Professor Richwin ist letzte Nacht verstorben. Wie bitte? Er war doch gestern noch bei ihm. Da war er ganz gesund. Ein Unfall in der Nacht, ein Sturz. Meine Kollegin hat ihn heute Morgen im Badezimmer gefunden. Badezimmer, ausgerechnet im Badezimmer. Haben Sie die Polizei verständigt? Polizei? Wieso? Unser Hausarzt hat einen Professor untersucht. Wie kommen Sie auf Polizei? Hier sterben ständig Leute, das bringt so einen Ort mit sich. Könnten Sie uns denn noch einmal in sein Zimmer lassen? Mein Kollege hatte dem Professor gestern etwas ausgehändigt, das wir gern zurück hätten. Tut mir leid, das müssen Sie mit der Heimleitung ausmachen. Aber wenn Sie keine Angehörigen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass man Sie in die Wohnung lässt. Na, hervorragend. Dann haben wir nichts in der Hand. Lass uns ums Haus herumgehen. Vielleicht steht ein Fenster zur Wohnung offen. Und dann? Willst du einbrechen? Ich werde wegen Mordes gesucht. Auf einen Einbruch kommt es da auch nicht an. Langweilig, sagt deine Mutter. Ich muss ihr widersprechen. Mist, ist alles zu. Schmeiß die Scheibe ein. Nein, nein, warte mal. Vielleicht hat deine Mutter ja doch recht. Die Terrassentür, die ist nur angelehnt. Los, dann nutzen wir die Gunst der Stunde. Du meine Güte, da ist er ja. Wie, schon gefunden? Wo denn? Da drüben im Bett. Oh, nicht der Dolch, ich meine den Professor. Wie friedlich er aussieht, so aufgebahrt. Wo könnte er den Dolch versteckt haben? Guckst du mal unter der Matratze? Nee, niemals. Eher gehe ich ins Gefängnis, ehrlich. Warte mal, ich Idiot, wollte ihn in seinen Tresor packen. Und wo ist der? Hinter den Büchern, da. Oh, na toll, ins Heilschloss. Ich habe eine Idee, warte mal, 333 bei Isos Keilerei. Da sprichst du ein Rätsel. Nee, das hat er gemurmelt. Vielleicht ist das ja eine Kombination. Schade. Schade, es wäre zu schön gewesen. Könnt ihr das Ding tragen? Ja. Ist zu schwer, warte mal. Vielleicht war 333 nur eine Eselsbrücke. 753? Schlüpft rum aus dem Ei. Der Dolch. Der Professor muss eine Ahnung gehabt haben, sonst hätte er mir nicht diesen Hinweis gegeben. Ich bewundere dein Erinnerungsvermögen für Dialoge und werde ab jetzt besonders aufpassen, was ich sage. Ja. Nun hatten wir zwar den Dolch, aber auch eine Leiche mehr. Wohl war mir nicht zumute. Mir fiel das Fluchtäfelchen ein, das ich noch immer in meiner Tasche trug. Vielleicht sollte ich es einfach wegwerfen. Aberglaube hin, Aberglaube her. Was uns fehlte, so glaubte ich, waren Erkenntnisse über den Dolch. Von Professor Richwin hatte ich sie mir erhofft. Dina schlug vor, ich solle ihr die Waffe überlassen. Sie kenne da jemanden, der uns weiterhelfen könne. Für mich wurde es nun höchste Zeit, mein Hotelzimmer zu räumen, bevor mir die Kölner Polizei auf die Spur kam. An der Rezeption drückte man mir eine Nachricht in die Hand. Ein, ich würde sagen, unförmiger und grobschlächtiger Mann hat dies vor etwa 10 Minuten für Sie abgegeben. Ja, danke. Erinnern Sie sich noch an mich, Dr. Wachs? Wir sind uns in Rom begegnet. Professor Richwin will Sie sehen. Kommen Sie ins Prätorium unter dem Rathaus. Kommen Sie sofort. Hammer. Er hatte ungeniert unterschrieben. Dieser Grobian, von dem meine Mutter meinte, er sei nicht der Mörder von Sanchez, fühlte sich ganz sicher. Aber was war das mit Richwin? Richwin war tot. Und Hammer musste sein Mörder sein, denn von wem sonst sollte Hammer erfahren haben, wo ich wohnte? Dina Salomon? Hallo, Dina. Hallo. Ich habe Post bekommen. Hammer hat mich aufgespürt. Er will mich jetzt gleich im Prätorium treffen. Weißt du, wo das ist? Natürlich. Das ist die konservierte Ausgrabungsstätte unter dem neuen Rathaus. Aber was will er von dir? Er schreibt, Professor Richwin will mich sehen. Ich meine, das riecht doch nach einer Falle. Geh trotzdem hin. Wie bitte? Ich versuche auch rechtzeitig da zu sein. Sagen wir, in einer halben Stunde. Ich muss jetzt Schluss machen. Ciao. Dina, Hier bin ich, Dr. Wachs. Kommen Sie her. Woher weiß ich, dass Sie nicht wieder zuschlagen? Geben Sie mir den Dolch und Sie haben nichts zu fürchten. Ich habe ihn nicht dabei. Ihr Pech. Lassen Sie mich los. Wo ist der Dolch? Ihr Hotelzimmer habe ich gefilzt und bei Richwin war er auch nicht. Wenn Sie nicht loslassen, dann werden Sie es nie erfahren. Sie wissen doch, ich verstehe keinen Spaß. Ich bin ein humorloser Mensch. Lassen Sie ihn los, Hammer. Aber Professor, ich fange doch gerade erst an. Professor Richwin. Ja, das bin ich. Sie leben? Natürlich lebe ich. Oder sehe ich aus wie ein Gespenst? Aber Sie sind Sie. Ich habe Sie doch mit meinen eigenen Augen gesehen, aufgebahrt, tot. Wovon reden Sie? Ich war bei Ihnen, die Pflegerin. Sie sagte, es sei ein Unfall gewesen, ein Sturz in der Nacht. Hammer, können Sie mir erklären, was der Mann sagt? Keine Ahnung, Professor. Hammer, um Gottes Willen. Was haben Sie mit meinem Bruder gemacht? Raus mit der Sprache. Nichts weiter, Herr Professor. Er wollte mir nicht sagen, wo der Dolch ist. Ich habe ihn ein bisschen geschüttelt. Dabei ist er umgekippt. Aber er war nicht tot. Ganz bestimmt nicht. So weit würde ich nie gehen. Sie sind ein Idiot, Hammer. Ein dummer, gnadenloser Idiot. Aber, Professor... Alphonse ist also tot, sagen Sie. Sie sind Zwillinge jetzt, verstehe ich. Zwillinge, ja. Er war der Kelten-Richwin, ich der Römer-Richwin. So nannten uns die Studenten. Dann hat Sanchez bei Ihnen studiert, nicht bei Ihrem Bruder. Sanchez war mein bester Schüler, bis er größenwahnsinnig wurde. Es tut mir leid wegen Ihres Bruders. Ja, ja. Alphonse, schrecklich. Er war dement, wurde immer trottliger. An manchen Tagen hat er mich sogar mit seinem Arzt verwechselt. Vielleicht ist es am Ende ja eine Erlösung für ihn. Ja, wenn das so ist, können Sie ruhig etwas freundlicher zu mir sein. Er war trotzdem mein Bruder, Sie Kretin. Was hat es mit diesem Dolch auf sich? Hat er es Ihnen nicht verraten? Dieser Narr. Kaum hatten Sie seine Wohnung verlassen, da rief er mich an. Ich habe ihn, sagte er. Ich habe Otos Dolch. Hinter dem warst du doch immer her. Otos Dolch? Dabei ist der Dolch bloß das Mittel zum Zweck. Ich verstehe kein Wort. Im Jahr 69 nach Christus wurde Vitellius, der Oberbefehlshaber des in Germanien stationierten römischen Heeres, von seinen Soldaten in Köln zum Kaiser erhoben. Zum Zeichen seiner Macht holte man aus dem Marstempel das Schwert Cäsars und drückte es ihm in die Hand. In Rom dagegen rüstete sich ein Gegenkaiser, Otho, Auch er beanspruchte die Herrscherwürde. Vitellius zog mit seinem Heer über die Alpen und schlug Otho in Oberitalien. Den Dolch, mit dem sich Otho nach seiner Niederlage entleibte, schickte Vitellius zurück nach Köln, wo er seitdem zusammen mit Cäsars Schwert als Heiligtum verehrt wurde. Ja, und warum musste Sanchez nun sterben? Er hätte nicht in alle Welt hinaus posaunen dürfen, Othos Dolch gefunden zu haben. Er hat seinen Tod provoziert. Ja, ja, provoziert. Aber was ist das Besondere an diesem Dolch? Warum muss ein Mann deshalb sterben? Ja, verstehen Sie denn nicht? Othos Dolch ist die Fährte zu Cäsars Schwert. Wo der Dolch war, muss auch das Schwert sein. Dieses Schwert ist eine Legende, ein Mythos. Können Sie sich nicht vorstellen, was es einem Archäologen bedeuten muss, es in Händen zu halten? Soll das heißen? Sanchez hatte den Bogen überspannt. Er forderte immer mehr Geld. Schließlich willigte er ein. Er sollte den Dolch in den Augustusgemächern an Hammer übergeben. Genau, so was abgemacht. Aber statt seiner kamen Sie, Wachs, mit leeren Händen. Aber warum dieser Ort? Warum diese Geheimnistuerei? Weil er die Italiener mit ins Spiel gebracht hatte. Kriminelle Kreise, wie wir jetzt wissen. Die Mafia. Er hat es mit dem Leben bezahlen müssen. Mafia? Was glauben Sie, was so ein Mafia-Fürst dafür geben würde, wenn er mit Cäsars Schwert herumhantieren kann? Sanchez hat zu hoch gepokert. Und er hat alles kaputt gemacht. Aber es war doch nur ein Dolch. Ohne Sanchez Wissen nützt er Ihnen nichts. Ich muss den Dolch untersuchen. Bestimmt gibt es Gravuren, kleine Zeichen. Sanchez selber hat von Hinweisen gesprochen. Dann hat Ihr Bruder mögliche Zeichen deuten können? Und? Was hat er jetzt davon? Ich habe ihn. Ich habe Othos Dolch. Und was ist, habe ich ihn gefragt? Was hast du gefunden? Aber er hat sich nur gefreut, wie ein Irrer. Deshalb haben Sie Ihren Gehilfen geschickt. Weil Sie Ihren Bruder im Moment seines Triumphes nicht ertragen konnten. Aber überall, wo Ihr Freund Hammer auftaucht, bleibt eine Leiche zurück. Hey, quatschen Sie nicht. Ich habe niemanden umgebracht. Dann lassen Sie mich jetzt gehen, bevor Sie sich es anders überlegen. Vorher geben Sie mir den Dolch. Ich habe ihn nicht mehr. Was soll das heißen? Wer hat ihn dann? Wo ist er? Nun sagen Sie schon. Ich habe ihn, Professor Richwin. Sina, sei vorsichtig, bleib, wo du bist. Sina Salomon, die Klette vom Amt. Haben Sie es also geschafft, den alten Richwin zu übertrumpfen? Ihr kennt euch, Dina, was soll das heißen? Wer kennt ihn nicht, den renommierten Professor, den edlen Jäger von Cäsars Schwert, dem der Erfolg und die Gier schon auf die Stirn gebrannt sind. Aber diesmal habe ich gewonnen. Was wird denn hier gespielt? Ich verstehe gar nichts Keine mehr. Keine Sorge, Robert, ich bin eine von den Guten. Aber nicht gut genug. Finger weg von der Frau. Lassen Sie die Frau los. Hauptkommissar, das sind die beiden Männer. Der andere ist unser Zeuge. Die Frauen. Immerzu voller Geheimnisse. Sie lassen uns an Zufälle glauben, dabei planen sie ihr Vorgehen mit der Präzision Schweizer Uhrwerke. Vielleicht aber sind auch wir Männer zu naiv. Dina Salomon, die Frau, der ich im Schlafzimmer von Kaiser Augustus begegnet war, die ich im Zug wieder traf und die es in kürzester Zeit geschafft hatte, meine Mutter aus dem Spiel zu lassen, leitete eine Behörde. Nein, sie war nicht bei der Polizei, sie arbeitete beim Denkmalschutz. Reichst du mir mal die Margarine und den Honig? Ja. Ihr Spezialgebiet: Raubgrabungen. Sie war Professor Richwin auf die Spur gekommen, der über Sanchez einen florierenden Handel für Altertümer aufgebaut hatte, wofür ihm sein Lehrstuhl für Archäologie der römischen Provinzen an der Albertus-Magnus-Universität als hervorragender Deckmantel diente. Sag mal, du bist hier gar nichts. Hallo, ich rede mit dir. Mir ist gerade was klar geworden. Was denn? Du hast mich hintergangen. Nun werd mal nicht dramatisch. Doch. Du hast von Anfang an gewusst, worum es ging. Du wusstest, was Sanchez in den Gemächern von Augustus wollte. Du wusstest, dass ich ihn nicht umgebracht habe. Und du wusstest, dass Richwin einen Zwillingsbruder hatte. Ja, und außerdem war ich hinter deinem Pujo her. Meinem Pujo, ja? Deinem Dolch. Otos Dolch. Dem Dolch, mit dem Mithras den Stier tötet. Ist doch egal. Die einen lernen sich im Tanzkurs kennen und bei uns dagegen war es richtig spannend. Gehst du mir noch einen Schluck Kaffee ein? Ja, mal. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie ein honoriger Professor so skrupellos sein kann. Richwin hatte einen First Look auf alle Funde, die bei Straßenbauarbeiten gemacht wurden. Er konnte verschwinden lassen, was ihm gefiel. Nur er führte Buch darüber. Mhm. Aber irgendwann rochen wir den Braten. Sanchez begann auf eigene Faust zu arbeiten. Er knüpfte Kontakte zu bestimmten Tiefbaufirmen in Köln. Sobald ein neues Bauprojekt entschieden war, sprach er mit leitenden Ingenieuren, manchmal sogar mit einzelnen Bauarbeitern. Da ist reichlich Geld geflossen. Aber wie überall gibt es auch ehrliche Menschen. Genau. Und die haben uns auf seine Spur gebracht. Wie geht es weiter, Bill? Du hast den Dolch, aber was ist mit Cäsars Schwert? Nix geht weiter. Wir haben den Dolch untersucht und keinen Hinweis gefunden. Hey, also Ende der Geschichte? Wenn es nicht noch eine überraschende Wendung gibt. Ja, Mutter. Schön, dich zu hören. Gut, gut, gut geht's mir, ja. Im Hintergrund? Nein, sie schnarcht nicht, sie schmatzt. Ja. Ja, ist alles wieder gut. Ich bin kein Mörder, die Polizei weiß Bescheid. Ja, klar findest du das langweilig. Wie? Wie? Wie hättest du nicht nach Köln kommen müssen? Weiß, ob wir dich vom Flughafen abholen? Nee, sie schmatzt sich, sie hat sich verschluckt. Ja, gut, was sie... Ja, gut, wir kommen. Ja, ungefähr in einer halben Stunde. Ja, tschüss. Das nenne ich zumindest eine unerwartete Wendung. Ja, was hätte ich sie zurückschicken sollen? Aber nicht doch. Bin ja schon fertig mit dem Frühstück. Wo darf's denn hingehen? Würden gern zum Flughafen Köln bauen, bitte. Alles klar. Ich fürchte, du wirst sie nicht mögen. Da bin ich anderer Meinung. Weißt du schon wieder mehr als ich? Was ist das denn hier? Was? Ich sitze hier auf irgendwas. Ach, schau mal. Das ist ja... Ja, genau, das ist ein Fluchthäfelchen. Sanchez hat es mir gegeben in der Nacht, als er mir den Dolch gab. Sanchez? Zeig mal her. Ich werd verrückt. Der Text. Was? Da steckt eine Ortsangabe drin. Robert, das ist unsere Spur zu Cäsars Schwert. Wir müssen das sofort untersuchen lassen. Ja, Dina, ja. Viele Wege führen nach Rom. Aber jetzt ist erstmal Mutter dran. Der römische Dolch. Kriminalhörspiel von André Kannstein. Musik Tilman Erhorn. Es spielten Dr. Wachs, Arndt Klavitter, Dina Salomon, Kathleen Gavlich, Alfons und Berthold Richwin, Wolf-Dietrich Sprenger, Dr. Sanchez, Roman Knischka, Dorothea Wachs, Uta Halland, Hammer, Martin Engler. In weiteren Rollen Steffen C. Jürgens, Gerd Grasse, Udo Kroschwald, Monika Oschek, Petra Wolf, Axel Warntke, Adriana Altaras, Barbara Becker und Susanne Franzmeier. Ton und Technik Alexander Brennecke und Philipp Adelmann. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Regie Cordula Dickmeis. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017.